Aussage eine gewaltige Untertreibung, denn Roar Wolfs literarisches Werk ist nicht eben klein zu nennen. Er schreibt Literatur, kollagiert Bilder, verfasst und montiert Hörspiele. Legendär sind seine Fußball-O-Ton-Collagen. 1988 wurde er für sein Stück »Leben und Tod des Kornettisten Big Spider Becke aus Nordamerika« mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Und Raoul Tranchiras Bemerkungen über die Stille wurde 2007 von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Jahres gekürt. Als Liebhaber und Kenner des Jazz, so begründet die Jury des Günther-Eich-Preises ihre Wahl, ist Roar Wolf ein Virtuose der Sprache und verfügt über ein geradezu musikalisches Wortverständnis. Verbunden mit einer von Fantasie überbordenden Auseinandersetzung mit der Realität, bei der durch stets neue Besichtigungsweisen und Darstellungsversuche selbst das Unwahrscheinlichste noch wahrscheinlich ist, macht ihn dies zu einem der faszinierendsten Forschungsreisenden im Gebiet der Töne, Stimmen und Geräusche. Die akustischen Erzählformen, die Roar Wolf hier bei dem Medium Radio in produktiver Auseinandersetzung mit dessen Bedingungen und Möglichkeiten abgewinnt, wirkten stilbildend auf nachfolgende Generationen und haben in ihrer zeitlosen Modernität bis heute nichts an Lebendigkeit verloren. Ihre künstlerische Raffinesse und die Subtilität der Arrangements befeuern den hohen Unterhaltungswert, den jedes einzelne Hörspiel des Autors besitzt. Hörspiele, die sich in der Summe auch als eine Hommage sehen und hören lassen an das Radio als das Medium des künstlerischen Worts. Hören Sie nun Der Chinese am Fenster. Roar Wolfs erstes Hörspiel, eine Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahr 1971. Als an diesem Tag kalt war, zog ich mich warm an. Zog mich allerdings so warm an, dass es mir plötzlich zu warm war, also zog ich mich wieder aus. Aber nun war es mir plötzlich zu kalt. Darum zog ich mir etwas an, gerade so viel, dass es mir weder zu warm noch zu kalt war. Nun war ich zufrieden. Ich stieg in ein Auto und fuhr schnell davon. Als ich an diesem Tag aufwachte, war es warm. Schlug also die Decke zurück, um irgendetwas zu unternehmen. An diesem Tag schon stand ich am Fenster. Ah, diese Luft. Ich konnte nicht genug kriegen von dieser Luft. Ich sah eine Weile hinab, bevor ich endgültig aus dieser Gegend verschwand. An diesem Tag hatte ich mich also im Bett aufgerichtet. Es war weder warm noch kalt. Ein gewöhnlicher Tag. Ich schob den Vorhang zur Seite. Etwas beleuchtete bei dieser Gelegenheit das Gesicht meiner Nachbarin. Ich glaube, ich war überrascht, sie in diesem Aufzug zu sehen. In was für einem Aufzug? Ich weiß nicht, ihr Kleid, das war nichts für mich. Es war irgendwo zu kurz oder zu lang oder zu weit oder zu eng. Das war nichts für mich. Ich hatte etwas anderes erwartet. Was denn anderes? Etwas anderes, ich weiß nicht mehr. Es ist lange her, diese Zeit ist vorbei. Es ist heiß hier. Auch für Musik ist gesorgt. Es ist heiß hier, was? Heiß? Ja, finden Sie nicht? Doch, ja, aber nicht zu heiß. Sind Sie oft hier? Nein, das erste Mal. Und Sie? Was? Sind Sie oft hier? Ja, ich bin ziemlich oft hier. Jetzt hatte ich plötzlich was in der Hand. Ein Stück von Ihrem, wie heißt das, wie nennt man das gleich? Einen ganz kleinen, offenbar auch ganz unbedeutenden Ring. Einen Ring? Ja, einen Ring oder Knopf oder sowas. Im ersten Moment wollte ich loslegen. Das ist ja nichts Schlimmes. Wie, ich weiß doch, was los ist. Aber das Geräusch dieses hier, also Reißverschlusses, brachte mich plötzlich auf einen ganz anderen Gedanken. Na, ich will Sie nicht aufhalten damit. Gefällt es Ihnen hier? Ja, ganz gut. Was ist das? Was spielen die da? Keine Ahnung. Sehen Sie mal einen Chinese. Dort ein Chinese. Ein Chinese? Was macht der denn hier? Ich ging also zum Fenster. Beim Gehen wurde mir wärmer, eine Sache, mit der ich schon nicht mehr gerechnet hatte an diesem Tag. Was haben wir heute? Dienstag. Also war es an einem Dienstag. Ich war aufgestanden, ein Stück gegangen, etwa bis hierhin. Und dann habe ich die Tür geöffnet. Los, schließen Sie die Tür! Machen Sie zu! Was denn? Warum denn? Wieso denn? Machen Sie keine Faxen, Tür zu, los! Schließen Sie die Tür! Jawohl. Und jetzt werden wir ein bisschen von den alten Zeiten reden. Ich weiß nicht von den alten Zeiten. Gar nichts? Gar nichts. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir beginnen mit Musik. Jetzt muss es aber losgehen. Ja, jetzt muss es anfangen. Bitte fangen Sie an, bitte. Schön, wie Sie meinen. Wo waren wir? Sie öffneten die Tür. Die Tür? Das ist lange vorbei. Mein Gott, die Tür, wenn Sie das meinen. Aber gut, na, ich öffnete also die Tür, ja, sagen wir mal so. Es waren viele Tage vergangen, viele Wochen waren verflossen. Ich öffnete also die Tür. Nein, das war nichts, das war anders. Ich öffnete also die Tür. Das ist besser. Immerhin, es ist ein Anfang. Der gelbe Mann, der jetzt vor mir saß, war ein guter Geiger. Das ist gut. Das ist ausgezeichnet. Übertreiben Sie nicht. Er kam mir entgegen. In der mit höflicher Miene ausgestreckten Hand trug er einen vorzüglich passenden, eng anliegenden Handschuh, an dem leider ein Daumen fehlte. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Sehr angenehm. Treten Sie ein. Ich freue mich, Sie zu sehen. Wie befinden Sie sich? Was kann ich für Sie tun? Bitte nehmen Sie Platz. Seien Sie willkommen. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Auf Wiedersehen, adieu, servus, lieben Sie wohl. Kommen Sie bald wieder. Ich wünsche eine gute Reise. Einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine wirklich schöne Zeit. Verleben Sie die nächsten Tage gut. Kommen Sie gut in die kommenden Wochen. Bleiben Sie viele Jahre gesund und so fort. Ich hielt mich nicht lange auf an dieser Stelle. Ich sprang fort in das nächste Zimmer hinein. Die kalte Nachtluft blies mir ins Gesicht. So machte ich mich auf die Suche nach dem verschollenen Dr. Q. Die Treppe hinunter über den heißen Hof, über das flache Land, hinein in die sumpfige Gegend, schnell über das Meer, hinauf und hinab, herüber, hinüber. Eine schöne Zeit. Jawohl, eine schöne Zeit. Ich hielt mich nicht lange auf und sprang fort in das nächste Zimmer. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Na, das ist großartig. Etwas fiel um. Ah, der Chinese. Ich rief ihm ein aufmunterndes Wort zu. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Das ist großartig. Ich blieb ruhig. Ich hatte jetzt keinen Grund zu pfeifen. Mein Gesicht verfärbte sich im Spiegel. Oh, Ihr Gesicht, das verfärbt sich im Spiegel. Ja, ich weiß, das macht nichts. Na, wie Sie meinen. Der Schweiß lief mir in großen Tropfen herab. Es klopfte gegen die Scheibe. Es knallte in meiner Hand. Es klirrte auf dem Tisch. Es pochte an die Tür. Es knirschte unter meinem Schuh. Aber es sollte noch ganz anders kommen. Immer langsam. Das ganze Gewölbe dröhnte jetzt wie so oft in solchen Augenblicken. Langsam schlürfte ich meinen Kaffee. Ich machte, wie ich später erfuhr, einen sorglosen Eindruck. Kennen Sie die Dame da am Tisch, Ober? Nein, mein Herr. Sagen Sie, Ober, könnte das nicht die Bekannte des Chinesen sein? Keine Ahnung, mein Herr, ich weiß nicht. Aber dieses Gesicht, ich kann mir nicht helfen. Bitte auch, mein Herr. Also, was blieb da für eine Möglichkeit? Die Zigarre war nun doch ausgegangen. Ich hatte mich gerade gesetzt, da sah ich im Spiegel den Chinesen die Treppe hinaufgehen. Plötzlich machte ich kehrt. Plötzlich musste ich in guter Stimmung sein, denn ich pfiff plötzlich. Erstaunen ist nicht das richtige Wort für das, was ich plötzlich empfand. Plötzlich fand ich einen abgeschnittenen Handschuhdaumen. Was ist das? Was? Da, dort, auf dem Boden, neben dem Sessel. Ah, da. Ja, tatsächlich. Was ist das? Das ist... ein abgeschnittener Handschuhdaum. Gut, Schluss. Weiter. Jetzt sprang ich mit dem Hut in der Hand davon. In das nächste Zimmer hinein. Gehen Sie. Was, ich soll gehen? Jawohl, gehen Sie. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Bitte, wenn Sie wollen. Moment, warten Sie. Na also. Oh, lassen Sie das. Nein, nein, nicht, nein. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Weiter, erzählen Sie weiter. Tut mir leid, mehr kann ich zu dieser Sache nicht sagen. Ich sprang fort in das nächste Zimmer hinein. Das hatten wir schon. Ich hatte den Hut ergriffen und war zum Aufbruch fertig. Das hatten wir auch. Aber das hier noch nicht. Passen Sie auf. Der Chinese saß zusammengekrümmt im Sessel. Das Blut floss zwischen den Fingern heraus und tropfte auf den Teppich. Ach, hören Sie auf, das ist ja, das ist zum Davonlaufen. Langsam geht wirklich der Knopf auf. Oh Mann, ein Saft, oh Mann. Ist doch großer Mist. Lassen Sie mich mal. Ist das ein Hirte, ist das ein Sandmann? Das muss man sich anhören. Jetzt ist aber Feierabend! Das geht's doch auf keinem Schiff. Lassen Sie mich mal. Mann, setz den Hut auf und halt die Klappe. Lassen Sie mich mal. Ja, lassen Sie ihn mal. Los, machen Sie mal. Bitte, von mir aus, mir kann das nur recht sein. Also, dann versuche ich das mal. Mist. Mist. Wir beginnen mit Musik. Lächelnd wusch sich der Chinese das Blut von den Händen. Ein Windstoß erhob das Tischtuch. Der Wind ist ungewöhnlich für diese Zeit. Finden Sie nicht, dass es... Was haben wir jetzt? Mai, Juni? Finden Sie nicht, dass es zu kalt ist für diese Jahreszeit? Diese Frage kann man mit einem glatten Ja beantworten. Welche Frage? Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Was denn? Wieso das denn? Sie sind jetzt still, Sie halten den Mund. Vom Fenster aus konnte man über die ganze Stadt sehen. Ein schöner Ausblick. Ja, sehen Sie mal rechts. Das ist das Depot. Sehr schön, wirklich sehr schön. Prachtvoll, wirklich. Ja, ich kann alles sehen. Ganz klar, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Das ist außerordentlich. Ich habe noch nie so weit sehen können. Das ist einmalig. Ja, und nun schauen Sie bitte mal nach links. Was? Was soll das? Das kommt zu tun. Das ist die Höhe. Na, das hätte ich nicht gedacht. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Nicht wahr? Wir fahren fort mit Musik. Ich hörte mich einen Schrei ausstoßen. Jetzt auf der Suche nach Dr. Q. Und eine Art Schrei. Besser. Dann sprang ich in das nächste Zimmer hinein. Drücken Sie doch bitte das kleine Lied, das ich so gern höre. Welches kleine Lied? Sie wissen schon, welches kleine Lied. Bitte drücken Sie. Aber ich weiß wirklich nicht, welches kleine Lied Sie meinen. Na, denken Sie mal nach. Nein, das doch nicht. Ja, jawohl, also bitte, Sie wissen es. Bitte drücken Sie. Ah, ein Chinese. Sehen Sie mal, ein Chinese. Los, solange noch was los ist. Ja, es geht weiter, einen Moment. Ich bin gleich soweit. Also, ich hatte einen Schrei gehört und war in das nächste Zimmer gesprungen. Stechhoff lachte scharf auf. Goldini warf etwas ein. Rotschütz biss sich auf die Lippen. Junik Junior war zusammengezuckt. Nachdenklich blickte Marx ins Weite. Der Ledermann redete nicht mehr. Der Reifenhändler seufzte. Sie sind ruhig, Sie klappen den Mund zu. Ich sah plötzlich den Schatten des Chinesen neben mir auf dem Boden. Was ist los? Keine Ahnung. Haben Sie nichts gehört? Keinen Ton. Ich habe geschlafen. Rocco ließ sich mit kalter Ruhe in den Lehnstuhl gleiten. Tobor atmete erleichtert auf. Kuh schlug endlich einmal mit der Faust auf den Tisch. Karl wollte keinen Kuchen essen. In diesem Augenblick streckte Speck die Hand aus. Der Chinese hatte die Hand am Ohr und sprach von einem Schreien, das er gehört haben wollte. Haben Sie eigentlich etwas gehört? Ein Stöhnen oder ein Schreien? Nein, gar nicht. Ach, keinen Schuss? Nein, nicht. Das ist interessant. Also schießt man nicht mehr nur rauchlos, sondern auch knalllos mit einigermaßen annehmbaren Ergebnissen. Haben Sie übrigens bemerkt, dass diese gedämpften Schüsse eine ganz eigentümliche Wirkung auf Körperteile haben, die mit Flüssigkeit gefüllt sind? Jetzt sind vollkommen zerrissen und zersprengt. Oder sind Sie anderer Meinung? Ich war ganz ruhig an diesem Tag. Ich sagte nichts. Bolivar ließ sich nicht sehen. Aber jetzt erschien Delano. Und jetzt kam auch Bolivar. Der zurückschnellende Schlosseigentümer lachte unter dem Hut heraus. Ich klopfte noch einmal. Nichts. Nichts. Zum Glück war der Winter vorbei. Der Schnee tropft tauend von den Dächern. Alpenartige Steigungen vor dem Fenster. Sehen Sie mal eine Art Gebirge. Wo? Dort. Na da, lieber Mann. Nehmen Sie doch das Fernglas. Ja, ja, tatsächlich. Eine alpenartige Steigung. Das wundert mich gar nicht. Ah, Herr Schneemoos. Bemerkungswerterweise hat der Dr. Kuhn nicht einmal ein Ausmaß für die richtige Schätzung des Berges gebraucht. Mir ist etwas übel. Da habe ich was für Sie. Hier, trinken Sie das mal los mit einem plötzlich war alles starr. Plötzlich sprang alles auf und schlug sich vor die Stirn. Jeder hatte jetzt etwas vergessen und stürzte hinaus, während ich in das nächste Zimmer sprang. Es wird dunkel. Ja, Sie haben recht. Dort? Sehen Sie mal, was ist das? Es muss der Mond sein. Der Mond? Ich fürchte, jawohl, es ist der Mond. Sehen Sie nur, wie weiß und rund er ist. Der Mond schwillt an, er wird jeden Moment platzen. Jawohl, da lief ich auch schon auf der Straße. Hinter mir fiel krachend die Tür zu. Die klatschenden Flügelschläge, der aufrauschende Wind, der weiche Regen. Vom Hut lief das Wasser hinab in den Kragen, auf der Suche nach Dr. Kuh auf dem platten Land. Am Horizont zog der Chinese vorbei, im Nankin-Anzug, den Panama schwenkend. Auf und davon über die tiefen Randspuren eingewalzt und über die Fußtapfen abgeblätterten Morsch, jetzt nicht mehr feucht, sondern trocken, bröckelnd, tief knirschend, durch diesen wandernden Sand, in dieser Hitze, in diesem rauschenden Regen, in diesem weichen, schmatzenden Boden, in dem die Füße versinken, in dieser nebligen Luft, die herabfällt und... Mein Gott, nein! Oh mein Gott! Und wälzend gekrümmt im Schmalz der Mutter, guter Gott, lieber Mann, über die wellenförmig ausgeblasenen Hügel, so sagt man die Hügel, nein. So sagt man ja knisternd und knackend. Nein, nicht auf, doch. Hinab der Regen, der Nebel jetzt wie ein nasses Tuch auf meinem Gesicht, das Meer, jetzt endlich das Meer. Nein. Lassen Sie doch. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich bin wirklich sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Das Fräulein wirft sich auf den Stuhl. Sie ist glücklich. Oh, ich bin außer Atem. Meine Güte. Wollen wir nochmal? Nein, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach fertig. Na, einmal noch. Bitte, Fräulein Nebel. Na schön. Einmal noch. Aber diesmal bitte einen Fox. Ist das möglich? Sie tanzen gut. Oh nein. Sie tanzen gut. Nein, Sie tanzen wirklich gut. Aber finden Sie nicht, dass es heiß ist hier? Heiß? Ja, es ist heiß. Ich finde auch, dass es heiß ist. Oh, ich bin glücklich. Ich bin heute ganz außer mir vor Freude. Ich bin wirklich in bester Stimmung. Also da lief ich auch schon auf der Suche nach Dr. Kuh durch die rauschende Talsenkung. Der Chinese zog in der Ferne entlang über den Schlamm mit den langen, geschwollenen Schlangen. Er wurde ein ganzes Stück kleiner. Dann sah ich ihn überhaupt nicht mehr. Kann sein, dass er versank. So war es. Alles war faserig, brüchig, im Alter hohl. Mit gelblichem Fleisch, faltig, der flimmelnde Himmel, die kratzenden Raben, und schlüpfrig, die blutenden Hunde, die fressenden Flechten, an Stämmen und die rauschenden Röcke, häufig an die haarigen Hügel, August bis die tropfenden Oktober, Schnauzen, auf die platzenden Kolben, die trockenen Flocken, fleischigen Schäfer, das rauschende Laub, die tickende Sonne, brechend, die hüpfenden Büsche, borstigen Strömen, die Büsche, jawohl. Blasssaft, diese ganze Gegend, in der der Chinese bleich aufgedunsen lag, war von Büschen umgeben. Büsche, Büsche, überall Büsche. Gebeugt vom blasenden Wind und krachende Bäume und Armmolche, schlammwühlen, schilfartige Gräten, schwarz glänzend in dieser schwarzen, zappelnden Feuchtigkeit zwischen schlappen Blattlappen, fleischigen Flecken, also zwischen faulendem Bitte Bäumen, nehmen Sie Platz. Unter denen ich den Chinesen Schlaps mit einem ganz frischen Haarschnitt anklatschen. Ja, schön hier. Es ist nichts im Vergleich zu früher. Na, ich bitte Sie. Erinnern Sie sich, wie es früher hier aussah? Ich glaube, das Bett stand... Ja, dort. Auf der anderen Seite, was? Das ist nicht alles. Könnte es sein, dass Sie hier neben dem Geschirrschrank einen Korbstuhl haben? So ist es. Da stand er. Woher haben Sie denn den guten Rat, Ihre Lampe so tief zu hängen? Der Chinese reicht Ihnen... Den guten Rat habe ich aus dem Lampenfach geschafft. Betrachtete alles von einer anderen Seite. Ich bin wirklich begeistert. Der Kahn schob sich langsam vorwärts über das schwarze, faulige Wasser zwischen gefleckten, dampfenden Körpern. Ein Rauschen hoch in der Luft. Etwas wie Rutschen und Fallen. Vielleicht auch ein Zischen. Plötzlich in großen Schwärmen. Blattschaber, Birnsauger, Blasenfüße, Buckelfliegen, Fleischfliegen, Schmeißfliegen, Magenbremsen, Saumzecken, Regenbremsen, Mordwanzen, Büschelkäfer, Dunkelkäfer, Hautbremsen, Küstenhüpfer, Schwirrfliegen, Schaumzirpen, Holzhummeln, Wasserschnaken, Zuckmücken, Wachsmotten, Sumpfeulen, Menschenfresser, schwarze Schnauzen, Menschen gruben sich aus dem Wasser herum. So. Etwas spritzte hoch auf. Etwas grunzte kurz. Etwas blies etwas aus den Nüstern. Ein grünschimmernder Körper glitt vorbei. Da spaltete sich der schwarze Himmel. Die Tage wurden kürzer. Man zog schon die Vorhänge zu. Sie kommen mir bekannt vor. Ich kenne Sie nicht. Doch, wir müssen uns schon gesehen haben. Das kann ich mir nicht denken. Falls Sie sich erst jetzt eingeschaltet haben, meine Damen und Herren, noch einmal. Ich hab dich lieb. Ich muss Sie schon mal gesehen haben. Unmöglich, das ist ausgeschlossen. Ich bin zum ersten Mal hier. Könnte das nicht im Odeon gewesen sein? Na, hören Sie mal, im Odeon. Wo bleibt denn Bolivar? Wow! Bolivar lässt sich nicht sehen. Aber jetzt erscheint Delano. Und jetzt kommt auch Bolivar. Wow! Einen Augenblick später sprang unsere kleine Gesellschaft jubelnd ans Ufer. Kennen Sie nur, was für schwarze, geschwollene Tiere... Sie scheinen hier häufig zu sein. Schießt sie in die Köpfe, hinter die Augen! Schnee muss Schuss krachen. Ein schweres Zucken durchlief den Körper. Achtung, Chinese, gehen Sie zur Seite! Passen Sie auf, man geben Sie Acht! Vorsicht, es spritzt! Zurück, um Gottes Willen, es knackt! Hören Sie nur, wie es knackt! Und der Mann bleibt stehen. Oh Mann, er wird getan. Er schnappt zu, es ist außerordentlich, das ist die Höhe! Linke Seite platzt auf, was für ein Bild! Sehen Sie nur, wie er zuckt, haben Sie alles gesehen? Er zuckt, das ist ein Ding, meine Güte! Schluss, aus, etwas anderes! Dem Chinesen wurde zum Glück nur ein Stück Haut abgerissen. Nur ein Stück Kopfhaut mit dem Haar wurde ihm glücklicherweise abgerissen. Zum Glück wurde ihm nur das Haar vom Schädel gerissen, bis hinab zum Nacken. Zum Glück ist sein Nacken nur angeknackt und nicht abgebrochen. Er kann dankbar sein, dass er nur ein Ohr verloren hat und dieses kleine Stück seines Kiefers. Er soll froh sein, dass ihm nicht mehr fehlt als ein Stück seines Arms. Er muss zufrieden sein, dass ihm nur die Brust zerdrückt ist und sonst nichts. Außerdem kann er sich freuen. Denn was ist im Grunde ein verlorener Fuß? Was ist im Grunde ein verlorenes Bein? Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Denn wer nicht stehen kann, der kann sitzen. Und Gelegenheit zum Sitzen ist vorhanden. Bitte setzen Sie sich, Herr Chinese. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ja, wie fühlen Sie sich? Danke, gut. Man sagt, Sie hätten sich über das eine oder andere beklagt? Ich habe nie etwas derartiges gesagt. Ja, Sie haben ja auch einen schönen warmen Platz erwischt hier. Ich würde die ganze Sache an Ihrer Stelle vergessen. Sie haben recht. Aber vielleicht sollte man doch die vom Kiefer abgerissenen Zähne entfernen. Zeigen Sie mal her. Machen Sie mal den Mund auf. Ach was, mein Guter. Das lassen wir bleiben. Gut, wenn Sie meinen. Glauben Sie mir, das Schlimmste ist längst vorbei. Sie haben gar keinen Grund, schwarz in die Zukunft zu sehen. Sie machen einen ganz vernünftigen Eindruck, Mann. Sie wissen doch auch, was gespielt wird, was? Also. Sehen Sie? Dann leben Sie wohl. Meine Aufgabe ist erfüllt. Machen Sie mal das Fenster auf. Es ist ja eine unnöde Luft hier im Zimmer. Und jetzt weiter mit Musik. Fern vom Süden herüber winkte der Chinese durch die neblige Luft mit der grünen Mütze des Punktbesten auf dem Kopf gegen die Sonne. Nun schon zum zweiten Mal. Fern vom Süden herüber winkte der Chinese mit dem gelben Trikot durch die mehlige, schwimmende, nein, abwinkend. Er winkte ab, nicht zu. Das ist der wesentliche Unterschied. Ab, nicht zu. Ich machte mich weiter hinein ins Innere des Landes, auf der Suche nach Dr. Ku. Der Chinese trug meine Tasche. Erdspalten, Rosskrusten, Tangwälder, Schlickschichten. Einen Moment nach diesem Vorfall. Kaum war eine Minute vergangen. Buschpinsel, Bergknicke, es war eine Stunde herum. Laubmulde, ein Tag war verflossen. Schwemmland, Dämme. Eine Woche vorbei. Dämme. Einen Moment nach diesem Vorfall sah ich im Mondlicht den Schatten eines Mannes hinter dem Glasschrank verschwinden. Es war tatsächlich Dr. Ku. Das Glas war mit seinem Blut bespritzt. Und ich schoss immer noch in ihn hinein. Weiter im Text, südlich und östlich. Südlich schwül, östlich bewölkt, Trümmerstücke, Geröllblöcke, natürlich, plötzlich, glühende Sümpfe, stöbernde Höhen, natürlich, plötzlich. Nach zwei Tagen hörte der Wald auf. Sehen Sie mal das Meer. Ja, das Meer, das ist es. Der Chinese klagte zu dieser Zeit über eine erfrorene Hand oder etwas in dieser Art. Da lag er in einer Schlucht, sein Körper bedeckt mit Vögeln. Seine Stimme war schwach. Seine Finger klebten von Blut, als ich ihm die Hand schüttelte. Na, ja, mein Freund, wo drückt denn der Schuh? Wenn es nicht ganz gut. Nun klärte sich erst einmal alles auf. Ah ja, das haben wir gestern auch nicht gemacht. Also, nochmal. Hallo, komm, Schätzchen, schalt das doch mal raus. Warum denn? Ich kam auf der Suche nach Dr. Q an einer sehr hohen gelben Mauer vorbei. Dann sah ich einen gelben Körper über mich hinwegspringen. Vielleicht der Chinese. Warum nicht? Sie haben ja da ein schönes Stück Arbeit gemacht, sagte der Fremde. Lassen wir die vielen Worte, sagte der Fremde lächelnd. Ich gehorchte gern den kurzen und klaren Worten des augenscheinlich erfahrenen Mannes, der auf der anderen Seite des vorbeitreibenden Flusses stand und mir ein paar Worte zurief. Sie sind vernünftig. Das gefällt mir, rief der Fremde. Ich sah ihn am anderen Ufer stehen und auf mich schießen. Er hatte sein Gewehr erhoben und schoss zu mir herüber. Meine Meinung war, dass er sich getäuscht haben musste. Ich rief es ihm zu. Sie müssen sich getäuscht haben. Das ist nicht so schlimm. Das macht nichts. Der Fremde reichte mir die Hand. Und ich drückte und schüttelte sie mit herzlichem Gruß, den der Fremde höflich erwiderte. Mein Name ist Blend. Guten Tag, Mr. Blend. Er nannte sich Blend, aber ich war überzeugt, dass es sich um niemand anderen als den gesuchten Dr. Q handeln musste. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Auch ich freue mich über unser Zusammentreffen. Nun klärte sich alles auf. Der Domturm in der Ferne, sehen Sie? Natürlich, ja. Und dort ist doch der Funkturm. Jawohl, und da der Aussichtsturm, der Wasserturm, der Rathausturm, der Glöckenturm, der Leuchtturm, der Zwiebelturm, der Turm, was ich in meiner Hand habe? Es sind viele andere Türme. Wie ist es denn? Ich glaube, es ist warm. Es ist lang. Oh. Ja. Nein, lang ist es nicht, es ist eher gekocht. Jetzt gekocht? Hallo, komm, Schätzchen, schalt das doch mal raus. Gekocht? Warum denn? Jetzt gekocht? Ach, komm, das erkläre ich dir nachher, nun mach doch mal voran. Weiter, mach weiter. Nun klärte sich alles auf. Na also. Im Gegenteil. Nun trübte sich alles ein. Alles floss jetzt herab wie verrückt. Alles schwamm, alles troff, alles floss jetzt davon. In diesem verhängnisvollen Augenblick erwachte Dr. Q und sprang aus dem Bett. Dann sprang er auf Deck, wo er rasch die Gelegenheit zu einer möglichen Rettung wahrnahm und sich ohne Zögern in das Boot, das gerade abstieß, hineinschwang. Der Chinese versuchte seinem Beispiel zu folgen, fiel aber ins Meer. Ich hörte es blasen und fand alles gar nicht so schlimm. Später war freilich der Dampfkessel geborsten und hatte den Boden des Schiffes, auf dem wir uns jetzt befanden, hinausgeschlagen. Und sehen Sie, dort ist doch der Schlossturm. Ja, ich sehe ihn. Dort sehe ich auch den Museumsturm, den Trompetenturm, den Uhrturm, den Uhrturm. Na, was sagen Sie zu der Aussicht? Ich habe es nicht anders erwartet im Grunde. Splitter, Rauch, Dampf, Feuer, Wasser und so weiter, wimmelnd und nackt durcheinander in Morgenröcken. Ich was ist die Ursache also dieses Lärms, auf der Suche nach was Dr. ist denn, wieso ist denn auf einmal so laut hier? Was zum Teufel soll dieser Karren um diese Zeit, das ist eine Zumutung. Den Matrosen hindurch. Hören Sie, Herr Kapitän, eine Frage. Mein Herr, nicht in diesem Augenblick. Kommen Sie bitte später wieder. Alles war also voller Wasser. Ich sprang in den Salon. Und hier fand ich endlich Dr. Q, den ich so lange gesucht hatte. Beim Frühstück. Morgen, mein Guter. Morgen, mein Lieber. Was sagen Sie zu diesem Morgen? Ich bin zufrieden. Haben Sie schon aus dem Fenster gesehen? Gibt es etwas? Eine Kleinigkeit. Lassen Sie mal sehen. Jawohl, das ist übrigens etwas, womit ich gerechnet habe. Das habe ich erwartet. Das ist ganz so, wie ich gedacht habe. Ja, ja. Öffnen Sie mal das Fenster. Wie gesagt, das überrascht mich gar nicht. Das entspricht genau meinen Erwartungen. Wir sinken! Bemerken Sie das? Das stimmt genau mit meinen Erwartungen überein. Das Wetter war prachtvoll. Plötzlich eine Stimme. Feuer, meine Damen und Herren! Achtung! Feuer! Feuer! Ruhe, rief der Kapitän. Ruhe! Der mit geschwollenem Gesicht aus der Kombüse heraustrat. Alles verkohlt. Schwarze Schwaden aus den Luken. Aber reden wir nicht weiter davon. Der Qualm brach mit Gewalt durch die Ritzen. Er fasste mich am Arm und zog mich hinter den Fockmast, wo die letzten Trompeter und Posaunisten der Schiffskapelle standen. Dann meldete sich der Hunger. Es fehlte an Stoffen zum Verstopfen der Öffnungen, durch die das Wasser eindrang. Nach diesen Anstrengungen machte sich auch Müdigkeit bemerkbar. Der Abend kam. Mich stört der Gedanke, jemand könnte zum Schlüsselloch reinschauen. Wer soll denn reinschauen? Es ist kein Mensch draußen. Ja, ich bin sicher, aber mich stört der Gedanke. Ach, hör auf damit. Nun komm endlich. Ich zündete meine Zigarre wieder an und ging gemächlich weiter bergauf. Die Sonne sank hinter dem Hügelrücken hinab in die dürren Wälder. Der Mond zog am Himmel vorbei. Bald war ich an Ort und Stille. Plötzlich gab der Kapitän ein Zeichen. Feuer, rief er plötzlich. Feuer! Feuer! Feuer! Nein, das ist endgültig zu Ende. Das Wetter blieb schön. Die Windrichtung günstig. Es gab große Portionen. An Hunger war nicht zu denken. Der Kaffee dampfte in den Tassen. Die Zukunft war heiter. Ich kletterte den Damm hinunter, wo mich ein neues Abenteuer erwartete. Im Westen ist alles schwarz. Dann sehen Sie mal nach Osten. Auch alles schwarz. Am schwärzesten ist es im Süden. Da drüben steht ein Chinese. Oder täusche ich mich? Wo? Ja, dort beim Hutmeier am Schaufenster. Sehen Sie? Sie haben recht. Ein Chinese. Ich kann kaum stehen. Seit 7 auf den Beinen. Es kann nicht mehr lange dauern. Nein, ich weiß nicht. Ich finde, über Nacht hat sich die Sache sehr verändert. Hören Sie, wie es knistert? Ich finde, das ist ein Pfeifen. Natürlich, das ist ein Pfeifen. Hören Sie denn nicht, wie es pfeift in dieser Gegend? Das ist doch gar nicht zu überhören. Achtung, da kommen Sie. Da. Aus der Senkung heraus. Das ist ja... Meine Güte. Wo? Was ist jetzt? Ja, diese kleinen schwarzen Haare. Mein Gott, dieser Körper. Ich glaube, wir schließen besser das Fenster. Mein Gott, schon wieder ein Chinese. Da, rechts am Kiosk. Mein Gott. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich habe das kommen sehen. Aber jetzt, was sagt man denn dazu? Na, das ist ja kaum zu glauben. Ja, alles vereist. Das ist glatt. Sehen Sie, jetzt rutscht er schon. Mann. Mann, unter den gegebenen Umständen. Mann, das wundert mich gar nicht. Na, guten Abend. Jetzt stirbt etwas auf seinem Kopf. Haben Sie Töne? Da, direkt in die Büsche hinein. Bis zu den Hüften im Wasser. Was macht denn der junge Mann? Junge, junge, junge, über das frostige Gras. Weit und breit kein Baum, nichts als Sand. Und verhältnismäßig viele Füchse. Das sind keine Füchse. Mein Gott, Junge, meine Güte. Die Glasköpfe. Hören Sie auf damit. Es tut weh. Haben Sie das gesehen? Lassen Sie mich in Ruhe, ich mag das. Aus. Ja, aus, das ist aus. Ja, bitte, Sie so müssen ungefähr gehen. Mein Mann kann jeden es geht Moment... weiter. Sie kann jetzt an. Ja, nein, nicht. Nicht. Ich mag nichts Kaltes auf der Haut. Sehr schön gemacht. Warum Sie doch nicht hier? Was soll denn diese Anstrengung? Was habe ich gesagt? Was haben Sie denn? Was hat ist doch kein... Gehen Sie doch weg, meinetwegen. Ich weiß doch, was los ist. Ich bin doch nicht blöd, du Mist, du Elendes. Ich weiß doch, was los ist. Junge, wenn das nur gut geht. Gott sei Dank. Na also, das war höchste Zeit. Das Essen ist fertig. Was ist denn das für ein Riss? Was für ein Riss? Na, ist das kein Riss hier in deiner Bluse? Und jetzt sehe ich das überhaupt erst. Woher sind die Flecken? Was für Flecken? Na hier, das sind doch Flecken, oder sind das keine Flecken? Hier auf der Schulter und hier. Das sehe ich überhaupt erst jetzt. Woher kommt denn diese Schwellung? Ist alles geschwollen hier. Das war doch erst im letzten Juli oder im Juni. Was habe ich dir da gesagt? Hast du mir was gesagt? Natürlich habe ich dir was gesagt. Du weißt ganz genau, dass ich dir was gesagt habe. Übrigens beobachtet uns der Chinese schon wieder. Welcher Chinese? Welcher Chinese? Der Chinese. Der Chinese beginnt plötzlich auf eine wirklich klirrende Art zu lachen. Die Stelle betupfen. Betupfen, ja, betupfen. Im Notfall mit glühenden Zigarren ausbrennen. So? Ist es so richtig? Aber woher denn die Haare ausreißen? Los, reißen Sie mal die Haare aus. Die Haare? Jawohl, los, die Haare. Alle Haare, die Sie erwischen können. Nehmen Sie doch die Pinzette. Los, jetzt mit dem Messer. Ja, ja, ja, schön, schön, schön. Jetzt die Lauge, waschen Sie alles ab. Diese Flasche? Ja, was denn sonst? Dann los, nun machen Sie doch hin. Na, woher? Nein, doch nicht so. Also, Sie stellen sich an. Einfach hineinschneiden. Na ja, los doch. Was finden Sie auf der Zunge? Eine plattgedrückte Kugel. Jawohl, eine plattgedrückte Kugel. Gut, weiter. Diese Kugel ist in den unteren Teil des Körpers eingedrungen, hat den ganzen Körper durchlaufen und den ersten Halswirbel zerschmettert. Dennoch ist der Chinese wieder aufgestanden und hat mit ziemlicher Leichtigkeit zu klettern angefangen. Es ist ein herrlicher Abend. So müsste es immer sein. Oh, es ist nicht mehr wie früher. Nein, so ist es nicht mehr. Aber schön ist es trotzdem. So wie früher ist es nicht. Ich habe das Gefühl, dass du nicht zufrieden bist. Oh, ich bin sehr zufrieden, aber früher war ich zufriedener. Der Chinese kommt aus der Luft und wird mit Beifall empfangen. Der Chinese, ein mittelgroßer Mann. Der Chinese war ein mittelgroßer Mann, der zur Korpulenz neigte. Er ging auf uns zu. Ich hatte schon von ihm gehört, eine ganze Menge, das ist wahr. Aber das war das erste Mal, dass ich ihn sah. Sein Äußeres war so, wie es beschrieben wird. Sie scheinen mich nicht erwartet zu haben, meine Herren. Aber ja, wir haben Sie auf jeden Fall. Wir haben uns auf alle Fälle... Aus! Sie haben sich meinen Anordnungen widersetzt, das ist es. Aber wir haben alles getan, was Sie gesagt haben. Sie haben Humor. Das weiß ich zu schätzen. Gut, ich will nicht viele Worte machen. Wir haben keine Zeit mehr. Schön. Na, lassen wir das mal beiseite. Aber Sie werden die Konsequenzen tragen. Bitte, wir haben streng nach Ihren Vorschriften. Ich will nichts mehr hören. Die Sache ist für mich erledigt. Eine schöne Landschaft, was? Wunderschön, sehr schön. Sehen Sie mal, das sind doch Berge, was? Tatsächlich. Es ist heiß hier im Abteil. Finden Sie nicht? Würden Sie bitte das Fenster herablassen? Kleines Stück. Danke, danke, es genügt. Plopp. Nanu, sollte das etwa schon der Chinese sein? Das halte ich für ausgeschlossen. Ja, schauen Sie mal nach, wer da ist. Wer? Ich? Bitte schön, bitte schön. Na, wer ist es? Es ist der Chinese. Na also, bitten Sie ihn herein. Sagen Sie ihm, er soll hereinkommen. Na, wieder mal im Lande. Sie sind blind, die sind schmal geworden. Tatsächlich. Jetzt kann man den Chinesen von der anderen Seite kennenlernen. Ah, Chinese, Sie kommen im richtigen Moment. Wie schön, Sie wiederzusehen. Bitte nehmen Sie Platz. Dürfen wir Ihnen eine Erfrischung anbieten? Bitte sagen Sie nicht. Und nun sagen Sie mal, was Sie zu uns führt. Eine schöne Aussicht haben Sie hier. Das kann man sagen. Das ist nicht übertrieben. Um Gottes Willen, gehen Sie weg vom Fenster. Das ist tatsächlich eine unvergleichliche Aussicht weit und breit. Wohin man blickt. Seien Sie vorsichtig. Lassen Sie um Himmels Willen das Fenster zu. Das ist ganz und gar nicht verständlicher. Das ist eine ganz außerordentliche Aussicht. Sie übertrifft tatsächlich alle meine Erwartungen. Bitte nicht. Nein. Bitte nein. Der Mann merkt immer noch nichts. Er merkt überhaupt nichts davon. Der Mann, gehen Sie weg vom Fenster. Machen Sie zu, los, zu. Probieren Sie das. Es knistert und sprüht, es schüttelt und kratzt. Probieren Sie das. Probieren Sie das. Probieren Sie das. Probieren Sie es. Probieren Sie es. Probieren Sie es. Probieren Sie es. Der Chinese hat das Messer, mit dem er Kuchen schneiden wollte, noch in der Hand. Gut, der Mann ist ja ganz nett, aber irgendwo hört man Verständnis auf. Meine Fresse, irgendwo hört das auf. Junge, nun sieh mal, wie fett er ist. So schlaff, feucht und warm, so schnell, scharf und lang, so weich, gründlich, tief, so sanft, stark und hart. Da, wie er da liegt, sieh mal, wie gelb er ist im Gesicht. Hau doch ab, das sieht aus. Guten Abend. Was haben Sie gesagt? Tut mir leid, ich habe gar nichts gesagt. Und hier sind die Schleifspuren. Komisch, wie sich das plötzlich ändern kann. Wie das aufgeht plötzlich, wie das rauskommt. Probieren Sie es. Probieren Sie es. So etwas zum Reißen, schmelzen, etwas zum Rollen, etwas zum Schütteln, etwas zum Straffen, etwas zum Schmieden, etwas zum Drücken, etwas zum Spitzen. Probieren Sie es, probieren Sie es, probieren Sie es, probieren Sie es, probieren Sie es, probieren Sie es. Meine Fresse. Die Verletzungen am Kopf könnten von Fußtritten herrühren. Hier geht es los, hier am Ofen. Unter dem Ofen geht's los. Hier fängt es an, hier sieht man die Aschespuren. Junge und Knochensplitter und so weiter, bis hierher, unter den Tisch, bis zu dieser Blutpfütze. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Und hier ist das Einschussloch. Hier ist es, das muss man sich ansehen. Und an dieser Stelle hat er also das Holzscheit gegen die Kehle gepresst, hier. Mann, meine Fresse sieht das aus. Mit dem erwähnten Fleischklopfer und dort mit zwei Beilschlägen. Das ist ja noch schöner, mit zwei oder drei Beilschlägen. Und weiter wenige Stunden danach mit den ganzen Sachen hier hinter der Flurtür im Morgengrauen. Mit dem flachen, stachelförmigen Instrument und so fort. Und so fort, dann hat er ihr Erde in den Mund geschaufelt und mit den bloßen Füßen den Hals zugedrückt. Und so weiter. Was haben Sie gesagt? Nichts, gar nichts, kein Wort. Und so weiter. Zum Beispiel schrie er, das darf ich noch kurz erwähnen, geht weg, die mache ich jetzt tot. Drücken Sie auf den Stift. Ein Tropfen Öl. Nicht auf den Kopf stellen. Das Schütteln ist wichtig. Zum Schließen die Zunge in den Einschnitt stecken. Achten Sie auf den roten Punkt. Und da bückte er sich auch schon 1, 2, 3 und stach wortlos hinein und schloss dann die Tür. Und so weiter. Denn dann wurde ihm der Boden zu heiß. Deshalb sprang er das ganze Zimmer. Von einem Ende zum anderen und riss das Fenster auf. Und floh anschließend in die Berge. Nehmen wir an, es ist so, alles dann ist es egal. Dann ist es gleich. Was haben Sie gesagt? Nichts, was denn? Sogar hier ist alles voller Flecken. Ich war wirklich der Meinung, die Tappen, guck mal, die Tappen. Natürlich war alles bespritzt in diesem Zimmer. Fenster. Alles war voller Flecken. Alle Möbel voller Flecken. Meine Güte, wie soll ich das wieder sauber kriegen? Fenster, alles war voller Flecken. Aber das ist was anderes. Das ist nur ein Beispiel. Sieh mal, die Flecken sind nicht mehr zu sehen. Tja, jetzt kann der Frühling kommen. Ich danke Ihnen hiermit. Vielen Dank. Aber Sie brauchen sich doch nicht zu bedanken. Das ist gern geschehen. Das war eine Kleinigkeit. Hat Spaß gemacht. Ja, ich muss mich jetzt langsam auf den Weg machen. Sie wollen schon gehen? Ich muss. Ich habe noch zu tun. Ja, also, Wiedersehen. Wiedersehen, Chinese. Gute Reise. Es war eine schöne Zeit. Werden wir uns mal schreiben? Bestimmt. Ich verspreche. Alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Der Chinese springt schnell davon. Haben Sie nichts zu sagen? Ruft man ihm zu, doch er antwortet. In den nächsten Tagen werde ich etwas zu sagen haben. Heute noch nicht. Das ist seine Antwort beim Knarren der Fensterläden. Haben Sie nichts zu sagen? In Rocco, dem in den nächsten vorbei. Tagen werde ich etwas zu sagen haben. Baldoni wirft etwas bitte, ein. Bitte, bleiben Sie. Das hat doch gerade... Ruft man. Das hat doch gerade... Er ist angefangen. Bleiben Sie noch ein bisschen. Aber er läuft lachend davon. Es zischt jetzt, das ist es. Wohin? Wird gerufen, wohin? Wer kann denn das wissen? Schon ein ist er paar doch Mal Tür. Mich lieber Freund. Bitte tun Sie uns den Gefallen Guten und bleiben er Sie. Ist der Mond schwindet jedes Moment. Nicht mehr aufzuhalten. Bitte tun Sie uns den Gefallen und es bleiben Sie noch. Es ist nichts zu machen. Ich halte die Luft an und gleiche vor. Aus der Mann mit dem roten Gesicht wird nur einen. Sie fahren über die Brüstung hinab auf die Veranda ja, und dann in die Tonnen Tiefe, Tiefe, viele waren Korn, ganz schwarz. Die Kassiererin war über den Kiosk gesprungen, da lag sie. Ende. Aus. Schluss. Dann setzt sich der Zug in Bewegung. Dann springt der Chinese aus der geöffneten Tür auf die Eisenbahnbrücke hinunter. Also, dann endgültig guten Abend. Sie werden uns doch jetzt nicht im Stich lassen, wo gerade alles in Schwung kommt? Lassen Sie mich endlich aus dem Spiel. Ich will weg, ich will raus an die Luft. Möchten Sie nicht wenigstens noch ein paar Grüße ausrichten, jetzt, wo Sie Gelegenheit dazu haben hier im Radio? Gut, dann möchte ich auf diesem Wege alle meine Freunde und Bekannten grüßen, besonders Fräulein Steiner, natürlich vor allem meine Eltern, in erster Linie meine Schwester Hertha, Herrn Direktor Dr. Gruber, meine Arbeitskollegen aus der Lochkartenabteilung, Willi Huberts, den Gentleman-Ausputzer, Eisenfuß Menne, die Dogge Dausmann, die Wühlmaus Stiller, Zatschik, den Notrechtsaußen, Hammer Hese, Meisel Kress, Pop, den knallharten Stopper, Feuerfuß Müller, Rumor, den dynamischen Fuchs, den wirbelnden Wind, den wühlenden Rühl, den Kurbler Silow, den ausgewechselten Blusch, Altputzer Lutz, den Prellbock Geisert, den Stahlmensch Kurpion, Raketenrausch, Aufräumer Henschel, Dampfmacher Bechtold, Kunter, den Herrn der Lage, besonders Grabowski, den Ausdruckskönig, Uwe, den Kutter, Moskito Vogt, Schämer, die Ruhe selbst, Kiek und Kark, Ritt und Rupp, Schnarr und Schnurr, die Sturmspitze Fischer, Ente Lippens, Kirsch, die harte Nuss, den blassen Schwager, Dr. Hammer den Mann mit dem unheimlichen linken Fuß, Willi Schulz, der sich noch etwas krümmt, den festgenagelten hält, Pirkner das große Fragezeichen. Wir brachten Der Chinese am Fenster, ein Hörspiel von Rohr Wolf. Es sprachen Christoph Banzer, Michael Thomas, Ludwig Thiesen, Alf Marholm, Alois Garg, Alwin Joachim Meyer, Rudolf Jürgen Bartsch, Giselheid Hönsch, Maria Barring, Irmgard Först, Matthias Ponier, Eva Garg, Kurt Postel, Klaus Wirbitzki, Gisela Claudius, Günther Dübus und andere. Regie: Raul Wolfgang Schnell. Eine Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahr 1971.